herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 47/2014. Ja, die Zahl hinten, ja. Bei der Woche wird immer größer. Das heißt, wir tun uns wirklich unaufhaltsam natürlich gegen Ende des Jahres bewegen. Ja. Und da, ja, da wird's interessant werden, ja. Cyber Monday, Black Friday, das alles kommt noch auf die Konsumenten zu. Amazon scheint schon mal zu üben, ja, und gibt gleich jede Menge Sachen in Anführungszeichen kostenlos raus. Ja. Letzte Woche war es, glaube ich, habe ich darüber berichtet, dass Amazon in den USA unbegrenzt Cloud-Fotospeicher zur Verfügung stellt. Das hat Google, das hat Amazon jetzt auch gemacht für Europa. Also auch hiesige Google Prime Kunden können jetzt unbegrenzt Fotos hochladen. Es gibt kein Limit tatsächlich. Kostenlos in Anführungszeichen natürlich deswegen, weil man braucht eine Amazon Prime Mitgliedschaft. Dennoch muss ich sagen, ist Google hier meiner Meinung nach unter Zugzwang. Deswegen heißt auch die Folge diesmal so, Google unter Zugzwang. Das kommt aber noch bei anderen Meldungen über Google hier zum Tragen. Ne? Aber hier ist es ganz einfach so, dass es zwar gute Cloud-Speicherangebote bei Google gibt, aber es geht hier um unbegrenzt. Ja, und das ist ja auch ein sozusagen ein Zusatz, ein Bonus. Ja. Wer den Amazon Prime Zugang hat, der hat den vielleicht, weil er sehr viele Pakete bestellt. Ja. Oder weil er vielleicht das Instant Prime Video anschaut. Ja. Und das ist eine ganze Kaskade von Diensten, die man da eben dazu bekommt, wenn man Amazon Prime Kunde ist, wobei es da hauptsächlich ja um die Pakete ging, dass man eben keine Versandkosten zahlen muss, wenn man auch nur für 3 € was bestellt, ja, und dann wird das Paket einfach versendet, ja, und die anderen Dienste, die gibt's sozusagen als Bonus mit dazu. Wer das noch nicht weiß, auch Bücher kann man jetzt quasi ausleihen mit so einer Prime-Mitgliedschaft. Und das wird sicher schon noch weiter ausgebaut werden. Was in Deutschland auch fehlt, ist zum Beispiel das Amazon Prime Music. Ja, ist zwar kein besonders umfangreicher Dienst, auch nicht in den USA, aber immerhin ein zusätzliches Bonusmaterial, das da mit enthalten ist. Und eben jetzt unbegrenzt Cloud-Speicher. Ich würde mir wünschen, so etwas gäbe es bei Google. Ja, also ich würde das schon was ein Obolus entrichten dafür, ja, mache ich ja eh, aber zum Beispiel würde ich da sagen, jeder der ein altes Cloud-Speicherangebot bei Google nutzt, sollte einfach mal Fotos kostenlos unbegrenzt Speicher mit dazu bekommen. Ja, das muss nicht auf dann zählen für eben Google Drive oder ähnliches, sondern nur für die Fotos, so wie es bei Amazon eben auch der Fall ist. Denn das wird hier jetzt auf jeden Fall dazu führen, dass mein Archiv, wenn Google da nicht bald nachzieht, früher oder später zu Amazon wechselt. Ja, weil ich diesen Service sowieso habe, das heißt, ich habe da keine Mehrkosten und ich müsste jetzt bald wieder mehr Speicher holen, ja, um eben die Bilder dort zu verwalten. Die Tatsache, dass Bilder bis 2048 Pixel Auflösung ebenfalls unbegrenzt gespeichert werden können bei Google, spielt aber da keine Rolle, weil wir reden hier jetzt von höheren Auflösungen. Ja, also der Originalauflösung, es nützt mir nichts, wenn ich ein Bild 2048 Bildpunkte maximal speichere. Als Archivsystem, als Backup-System ist das natürlich nicht zu gebrauchen, ganz klar, weil heutzutage hat jedes Handybild schon mehr als 2048 Pixel in einer Richtung. Ja. Und das geht einfach so nicht. Das finde ich sehr, sehr schade und das ist Google eigentlich auch nicht würdig, finde ich, weil gerade Google hätte genug Serverkapazität, genug Markt, Anteil, um das ohne Probleme meiner Meinung nach zur Verfügung zu stellen. Ich hoffe, Google zieht bald nach. Ansonsten wird die einzige Stärke auch bei Google Plus, nämlich die Fotografen, wohl bald ihre Fotos nicht mehr bei Google ablegen. Ich weiß nicht, ob es dann Amazon sein wird, ja, weil die eigentlich wenig Funktionen bieten, die für Fotografen interessant sind. Das soll ja auch ein reiner Consumer-Service sein. Aber zum Beispiel auch Flickr bietet 1 Terabyte Speicher kostenlos, ja, für Fotografen in voller Auflösung. Auch das ist dann natürlich eine Überlegung wert. Ja. Gut. Was Google gut gemacht hat, ist zum Beispiel, dass man Microsoft Office Dokumente jetzt mit Google Chrome überall editieren kann. Also mit einem kleinen Plugin im Web Store, aus dem Web Store kann man jetzt hier Google Docs, Sheets und Slides, Dokumente und natürlich auch Excel und so weiter, alles hier editieren unterwegs auf dem Laptop oder entsprechend, wo der Chrome-Browser drauf läuft. Finde ich auch sehr, sehr interessant. Wie gesagt, es geht dabei auch um richtige Editierungsfunktionen, also nicht nur anschauen, das ging ja schon eine geraume Zeit, sondern eben auch wirklich hier editieren und von überall her. Das ist nicht schlecht. Das wird aber die EU-Kommission nicht milder stimmen bei ihrer Entscheidung. Ja, absurd finde ich das, was die EU-Kommission von Google verlangt. Und zwar möchte tatsächlich die EU-Kommission Google in 2 Teile zerschlagen, um das Monopol Google zu brechen. Also ich bin ja alles andere als ein Fan von Monopolen. Ja, das finde ich überhaupt nicht schön. Aber ich sehe bei Google kein Monopol. Die Tatsache, dass ein Marktanteil, ein großer, vorhanden ist, spricht zwar für das Produkt oder für die Firma Google offenbar, ja, weil die Deutschen haben trotz aller Kritik offenbar mit über 70% Nutzung von Google und um die 90% Nutzung von der Google-Suche die Nase weltweit fast vorn. Es gibt nur wenige Länder, wo das weiter ist. USA gehört nicht dazu, da ist es relativ ausgeglichen, der Markt sogar. Aber es gibt Alternativen von verschiedenen Anbietern, von verschiedenen Firmen, die gibt es schon. Die Leute müssen es nur nutzen können. Beziehungsweise nutzen wollen können, tun sie das schon. Ja, kriegen sie ja sogar von dem einen oder anderen Anbieter sogar aufs Auge gedrückt. Ja. Und dennoch vertraut man eben zum Beispiel auf die Suchfunktion bei Google und nicht bei Bing beispielsweise oder Yahoo oder irgendwie, ja, Yahoo macht das auch über Bing. Und dafür soll Google jetzt abgestraft werden, indem sie eben zerschlagen werden. So, das ist natürlich vollkommen unglaublich. Ja? Also ich kann das momentan auch nicht sehen, dass es, dass Google das machen würde. Natürlich fragt man sich dann, wie die weitere Arbeit von Google in Europa dann aussehen könnte. Es geht ja hier um einen relativ großer Wirtschaftsraum. Das ist also nicht nur ein Land davon, sondern eben die EU-Kommission. Und da muss ich natürlich schon sagen, also wenn Deutschland so weitermacht, habe ich immer gesagt, ja, dann wird sich Google vom deutschen Markt zurückziehen, so wie sie es auch in China gemacht haben. Google lässt sich nicht an der Nase herumführen, und wenn eben auf freie Meinungsäußerung keinen Wert, komme ich gleich noch dazu, keinen Wert gelegt wird, zum Beispiel in Deutschland, dann zieht man sich auch von dem Markt zurück, wenn man da keine rechtlichen Möglichkeiten hat, wie in China. Aber hier geht es ja um die EU an sich. Und da kann Google nicht einfach sagen, ja und tschüss. Das wäre etwas, wo die Anleger dann doch relativ negativ sehen würden, und das wäre ein herber Schlag für Google. Deswegen wird es auch nicht passieren. Also muss hier jetzt gepokert werden, damit man weiß, wie es jetzt weitergehen soll in diesem Wirrwarr-Spiel, Meiner Meinung nach ist das Ganze einfach nur dazu da, um Google jetzt zu einer Entscheidung zu bringen, ja, zu zwingen, und dass jetzt eben Google wieder den Ball hat und eben am Zugzwang ist, jetzt was zu tun. Nur was eigentlich soll getan werden? Soll Google sagen, okay, wir geben Teile von unseren Geschäften ab, wir wollen nicht mehr so erfolgreich sein, ich weiß nicht, was macht denn Google, wo man hier jetzt beanstanden kann, wo andere Firmen nicht machen oder nicht machen würden, verstehe ich noch nicht ganz. Also vielleicht sollte die EU mal hier klipp und klar erstmal sagen, ja, was, warum wird das überhaupt beanstandet? Nur weil jemand viele Marktanteile hat? Das ist ja seltsam. Also ich kenne Firmen, die haben 100% Marktanteile, müssen jetzt zerschlagen werden. Tja, in manchen Bereichen ist das durchaus drin. Ja, ich sage auch nur ein Taxiunternehmen, ja. Taxiunternehmen. Ja, genau. Aber zu denen komme ich auch noch. Die kriegen auch noch ihr Fett weg. Ja, beziehungsweise nicht die, sondern Uber bekommt noch das Fett weg. Aber das kommt noch. Naja. Auf jeden Fall, das ist natürlich ein vollkommen hirnrissig. Also da bin ich ja mal auf die Meinung gespannt von den amerikanischen Kollegen, die das natürlich komplett anders sehen. Und naja. Dort hat übrigens ein Gericht jetzt entschieden, dass Google das Recht auf freie Meinungsäußerung hat. Und das bedeutet im Klartext, dass Google seine Suchergebnisse so anordnen und gestalten kann, wie sie es für richtig halten. Das darf man nämlich nicht vergessen. Ich finde, das ist absolut nachzuvollziehen, denn Google ist eine Firma und Google bietet etwas an. Wieso andere darüber bestimmen sollen, wie etwas angeboten wird, das ist mir doch sehr, sehr suspekt. Und genau das, diese Auffassung teilt eben jetzt auch ein Gericht in San Francisco. Das Ganze geht schon seit 2007 so, denn Google möchte, dass seine Sachen, seine Suche auch unter die freie Meinungsäußerung fällt. Und das hat das Gericht jetzt entschieden. Und anders als bei uns beispielsweise ist das tatsächlich noch ein hohes Gut, die freie Meinungsäußerung. Ja, was daraus gemacht wird, ist natürlich eine andere Sache. Ja, aber das steht noch über allem. Ja. Und damit ist natürlich die Konkurrenz von Bing jetzt auch etwas entkräftet worden, mit dem Argument, dass Google hier ja nach Gutdünken eventuell seine Suchergebnisse frisiert zu seinem Vorteil. Dieses Urteil würde bedeuten, dass selbst wenn das Google so machen würde, dass es okay wäre. Denn Google darf über seine Inhalte bestimmen, darf sie so äußern, wie sie selbst möchte, wie Google selbst möchte. Und Google allerdings behauptet eben, dass es durch Algorithmen, ja, so entsprechend die Suchergebnisse so zustande kommen. Allerdings muss Google auch eingreifen, nämlich dann, wenn zum Beispiel Links auftauchen, die jetzt nicht mit dem Gesetz vereinbar sind oder ähnliches, dann schreitet da Google auch ein und entfernt die unter Umständen. Aber das ist nur extrem selten. Genau in diesem Bereich hat das Urteil auch noch Auswirkungen, denn Google muss jetzt nicht mehr unbedingt vieles jetzt beachten, was moralisch, ethisch, sonst irgendetwas okay ist, sondern eben nur noch rein gesetzmäßig handeln, ja. Und da sind eben auch die Einschränkungen in den USA, wenn es um freie Meinungsäußerung geht, extremst eng gesteckt. Das heißt, man kann jetzt nicht unbedingt sagen, ja, die Bombenbauanleitung ist generell, das darf Google nicht verlinken, ja. So einfach geht es dann auch nicht mehr, ja, wenn es unter die freie Meinungsäußerung fällt. Das muss man ganz klar sagen. Das ist zwar schon für europäische Ohren, hört sich das schon skurril an, ja, aber das ist nun mal auch so eine Art Fundament, was in der Verfassung auch ganz, ganz prominent platziert ist. Und damit ist es eben ein unumstößliches Gut. Dass das nun die Suchmaschine zugesprochen bekommen hat, ist natürlich absolut schlecht für die Gegner und für die Konkurrenz von Google. Wie das dann weitergeht, ich weiß nicht, ob man das Urteil noch weiter anfechten kann und dass es nochmal Revision geht oder so, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber es scheint ein sehr wichtiges Urteil zu sein. Nicht also von so einem kleinen Gerichtchen, ja, sondern es ist schon maßgebend. Und der Rechtsstreit hat auch schon sehr lange gedauert. Das Urteil ist sehr positiv für Google. Ja. Eben schon mal angedeutet, das Taxiunternehmen, ja. Uber hat massiv Kritik einstecken müssen, ja. Nicht nur bei This Week in Google, von den Tech-Experten Gina Trapani, Jeff Jarvis und Leo Laporte. Es ging dabei darum, dass der Uber Executive, ja, dass der zu einer Schmutzkampagne gegen Journalisten aufgerufen hat, die eben schlecht gegen über Uber berichten. Und da hat sich auch offenbar eine Journalistin zu Wort gemeldet, die also hier massiv unter Druck gesetzt wurde. Ja, ja, also sprich sinngemäß gesagt bekommen hat, dass die das Leben von ihr und ihren Kindern zur Hölle gemacht wird, ja, wenn sie schlecht über Uber schreibt. Das Ganze ging dann hin und her. Also ich empfehle mal, wer das Englische mächtig ist, hier in die in den Podcast hereinzuhören von twit.tv This Week in Google. Ich habe die Episode verlinkt. Das ist die Episode 276. Da werdet ihr auch hören, wie massiv das, wie negativ das auch bewertet wird. Die Leute dort, zumindest nur zwei Stück davon, haben Uber auch schon mal benutzt und haben die App auch auf ihrem Handy installiert und alles Mögliche. Damit ist nun vorbei. Also man hat hier die Apps deinstalliert und möchte auch die Accounts löschen, alles, damit man eben hier Abstand gewinnt von Uber, weil das eben absolut keine Art und Weise ist. Ich frage mich auch, also wenn das wirklich stimmt, frage ich mich schon, was ist in den Mann den gefahren? Sowas macht man doch nicht. Wie, das ist ja, das sind ja Steinzeitmethoden, das geht doch nicht. Ja. Und eigentlich hatte das Uber auch gar nicht notwendig, meiner Meinung nach. Hat es doch schon sehr viel für Wirbel gesorgt, aber manchmal ja, steigt einem der der Erfolg dann auch zu Kopf, offenbar. Nur hier muss ich sagen, dass es gerade in der jetzt im Moment ist es ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt, möchte doch Uber auch in Europa expandieren. Dass diese erneute negative Schlagzeile dürfte allerdings nicht ganz so positiv sein, ja, beziehungsweise nicht ganz, hat nicht ganz so positive Auswirkungen, ja, auf die eventuell angehenden Entscheidungen, wie es denn mit Uber weitergeht in Deutschland. Ja, schlecht, schlecht, schlecht. Die IETF, ja, die sich für verschiedene Standards im Internet auch verantwortlich zeigen, die haben ein Machtwort gesprochen. In Zukunft und einen Kompromiss ausgehandelt. Ja. In Zukunft müssen Videodaten, die direkt miteinander ausgetauscht werden, so in den Browsern sowohl die Codecs H.264 und VP8 unterstützen. Das eine haben wir ja bei diesen MP4-Formaten häufig eingesetzt und das andere ist eben die Basis von WebM. Das muss also hier beides integriert sein, also ein Standard, also ein Browser für WebRTC muss eben beides beinhalten. Das ist sehr, sehr wichtig auch für den offenen, freien, patentlosen WebM-Standard, ja, der ja ganz einfach wieder mal ein Verbreitungsproblem hat, weil die Leute natürlich sagen, ja, H264, ja, das wird halt über die Stütze, das war zum zuerst, ja, warum brauche ich nicht das VB8, ja, was? Ne? Ja, weil H264 eben nicht offen ist, ja, nicht patentfrei und WebM eben schon, und das ist ganz, ganz wichtig für die Verbreitung von freien Informationen im freien Internet, braucht man noch freie Medien dazu, freie Codex, ganz wichtig. Also es ist schön, dass das jetzt hier zumindest mal geregelt ist. Vielleicht gibt es ja auch noch dann Hoffnung für den HTML5-Standard, dass das genauso gehandhabt wird, weil bisher wird überhaupt kein Codec irgendwie favorisiert bei den Standards oder eben als Voraussetzung angegeben. Ja, so dass man theoretisch auch irgendeinen anderen unbekannten irgendwas Codec unterstützen kann. Ja, genau. Ja, dann noch eine schlechte Nachricht, und zwar der Freedom Act, der in den USA angestrebt wurde nach dem NSA-Skandal, um eben die Beschränkungen der NSA zu beschneiden, Entschuldigung, die Befugnisse der NSA zu beschränken. So. Der ist kläglich gescheitert. Die Republikaner haben dafür gesorgt, dass das Ganze eben nicht stattfindet. Kein Freedom Act für die Amerikaner. Das ist natürlich, hört sich alles schlimm an, für uns vollkommen interessant, denn Europa ist vogelfrei. Europa hat überhaupt keine Rechte in Augen der USA bei dieser ganzen NSA-Geschichte, denn der Freedom Act wär nur gemünzt gewesen auf Amerikaner, aber nicht auf irgendwelche Menschen außerhalb der USA. Und da kann man mal sehen, wie schlimm dieser NSA-Skandal schon ist. Noch nicht mal die eigenen Bürger können geschützt werden. Da braucht man kein Experte zu sein, um zu wissen, dass Europa vollkommen schutzlos ausgeliefert ist, sofern Europa nicht endlich selbst aktiv wird und aktiv die Spionageabwehr gegen die USA positioniert. Denn meiner Meinung nach ist das der größte Spionageskandal in der Geschichte der Menschheit, was die USA hier, wie die USA die Welt hier überziehen, und dem muss Einhalt geboten werden von der EU. Ansonsten machen die sich zu einem Haufen Hampelmänner. Das geht so natürlich nicht. Ja. CERN zeigt, dass Offenheit im Internet wichtig ist, und nicht nur im Internet, sondern auch in der Wissenschaft. Ja, denn CERN veröffentlicht die Daten von den ersten LHC-Experimenten frei im Netz zur allgemeinen Benutzung. Hammerhart, finde ich. Und es zeigt auch, dass eben CERN tatsächlich Wissenschaft für alle macht und nicht nur für irgendwelche geschlossenen Projekte. Das finde ich sehr, sehr schön. Eigentlich muss ich sagen, ist das etwas, wo man, wo ich sage, so muss es normal sein. Ja. Schade, dass man das hier so hervorrufen muss. Meiner Meinung nach sollten die wissenschaftlichen Ergebnisse, was auch mal so vorgesehen war, ja, veröffentlicht werden, frei veröffentlicht werden. Aber das ist hier trotzdem ein sehr schöner Schritt. Es wurde auch richtig gemacht, auf einer entsprechenden Plattform, dass man hier komfortabel rankommt. Die Daten werden unter der Creative Commons CC 0 Public Domain Lizenz veröffentlicht. Das heißt, es sind richtig und wirklich frei. Das ist eine schöne Sache. Wahnsinn. Und da hat eben auch CERN wieder einen Riesenschritt für die Wissenschaft gemacht, dass eben diese Ergebnisse von allen genutzt werden können. Wahnsinn. Ja, zum Schluss, ja, wie immer noch ein kleines Video verlinkt von den netten South Park Figuren. Ja, Angst vor der Wissenschaft. Tja, ich wollte zwar eigentlich nur einen Clip da von verlinken, ja, aber der Server hat mal einen Strich durch die Rechnung gemacht bei denen, irgendwie ein Serverfehler. Aber die gesamte Episode ließ ich verlinken. Und guckt euch die einfach mal an. Dann werdet ihr wissen, was ich so meine. Und ja, was haben die Wissenschaftler im CERN auch für komische Aussagen sich anhören müssen bei im Vorfeld von dem LHC, Large Hadron Collider, Experimenten, die da stattfinden sollten. Von wegen, ja, schwarze Löcher, die die Erde verschlucken und so weiter. Das war schon ziemlich heftig. Aber das kommt eben durch die Angst, die die Menschen eben vor der Wissenschaft haben. Ja klar, warum? Weil eben etwas, was unbekannt ist, immer schon mal unheimlich ist. Ja, und deswegen kann man das zwar ein Stück weit verstehen, aber manchmal schießt dieses doch dann über das Ziel hinaus. Gut, damit sind wir am Ende von der Rios Wochensicht. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit. Ja, Google Plus, Rios Wochensicht, einfach unter Suche eingeben und schon findet ihr mich. Oder Twitter, @Rio. Oder ihr schreibt mir einfach eine Mail, ryno@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com. Die ganzen Links und Informationen findet ihr auf wochensicht.thenetcast.com. Immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcast.com. Dort findet ihr auch dann den GDG-Key, um mir für Schlüsselmail zu schreiben, wenn ihr das wollt. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.